Es ist 6:03. Das Wetter, heute ist es bedeckt und regnerisch. Nur in den höheren Lagen von Sauerland, Taunus und Eifel liegt noch Schnee und Eis. Ansonsten gibt es keinen Frost mehr. Die Temperaturen sind zurzeit so um die 4 bis 6 Grad. Die höchsten Werte heute am Tag bis zu 7 Grad. RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen Glätte durch überführende Nässe. Außerdem ebenfalls in Nordrhein-Westfalen Nebelbänke mit Sichtweiten teilweise unter 20 Metern. Fahren Sie vorsichtig. RTL. Guten Morgen, Deutschland. Upside down, oh. 7 Minuten nach 6, hier ist RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Wisst ihr, was heute für ein Wochentag ist? Heute ist Freitag. Unglaublich. Ja, das stimmt ganz genau. Und das sind die Keggy Strings und Schnee vom letzten Jahr. Es ist 11 Minuten nach 6 und RTL bringt Ihnen Guten Morgen Deutschland. Say. Paula Notes und Just Say It Isn't So heißt die Platte. Wir sagen, wie es ist. Es ist 6:15. RTL, die beste Musik mit Cher, If I Could Turn Back Time. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, someone took a knife and drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, then and there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. If I could turn back time. If I could turn back time, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, haben wir im Moment keinen Grund so, denn heute ist Freitag und hier beginnt das Wochenende. Was wollen wir da zurückdrehen? Ne? Es ist 6:18, RTL Guten Morgen Deutschland, mit der Musik bis 6:30. In knapp 2 Minuten gibt's die Mamas and Papas in California Dreaming, dann gibt's Wham, Wake Me Up Before You Go Go und wenn wir es noch schaffen, Bruce Hornsby und der Mandolin Rain. Bis gleich. Uhr, die Mamas und Papas California Dreamin'. Eine Mama und ein Papa haben eins von den Mädels von Wilson Phillips gezeugt, jawohl, aus dieser Band. Auf die am Morgen, into my brain, yeah, yeah. It goes to bang, bang, bang till my feet do the same, but something's bugging, something ain't right, my best friend. Und Wake Me Up Before You Go Go, ein Lied zum Aufstehen, 6 und 25. Herzlichen guten Morgen, Deutschland. Regen ist heute angesagt. Oh, kündigt sich schon an, aber... Aua, was ist das? Hier fallen so Geigen vom Himmel. Hey, das soll Regen sein, oder was? Ist doch furchtbar. Ach, das sind Mandolinen gewesen. Das hier ist Bruce Hornsby, die heißt Mandolin Rain, 6 und 26. cold. Listen to the tears roll down my face as she turns to go. RTL aktuell das Wetter. Um 6.30 Uhr. Es gibt keinen Frost mehr, aber auch keine Sonne. Vergangene Nacht hat es stellenweise sogar geregnet. Kalt ist es nur noch in den Höhenlagen. Auch im Sauerland und in Taunus, Eifel und Hunsrück ist es weiter kalt und frostig mit Schnee und Glatteis. Sonst ist es heute überall bedeckt, teilweise regnerisch. Die Spitzentemperaturen heute am Mittag werden bei 6 bis 7 Grad liegen und die aktuellen Werte von heute früh. Düsseldorf 7 Grad und Regen, Köln 6 und bewölkt, Saarbrücken 4 Grad, ebenfalls Regen, Trier auch 4 Grad und Regen. Hoppla, das wollten wir nicht. Was machen wir jetzt hier? Das ist ein bisschen falsch. Okay, wir machen jetzt einfach den Verkehrsservice, okay? Nordrhein-Westfalen. Glätte durch überfrierende Nässe und Nebelbänke mit Sichtweiten teilweise unter 20 Metern. Rheinland-Pfalz und Saarland heute keine Meldungen. Jetzt die Schlagzeilen live aus Bonn mit Friede Gutmann. Über Moskau kreist die Friedenstaube. Irak akzeptiert den sowjetischen Friedensplan und will Kuwait räumen. Bedenkliche Minen aus Washington. Präsident Bush wird den Plan vermutlich in der jetzigen Form ablehnen. Überraschende Worte aus Israel. Dem Irak droht wahrscheinlich die totale Entwaffnung. Mehr dazu in den Themen um 7 Uhr. Und das war RTL aktuell. Es wird 6.32 Uhr. Und heute ist Freitag. Juhu! You can call me Offie. Es ist gleich 6:36 Uhr. Das hier sind Beautiful South. Sie brauchen ein klein bisschen Zeit. Habe ich Ihnen gerade gegeben, können sich nicht drüber beschweren, ne? RTL, die beste Musik. I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little. Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust. I need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room all alone. I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips said promise, feel the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just into unjust. Check what's wrong. I've had a little time, and I still love you. I've had a little. You had a little time, and you had a little fun, didn't ya? Didn't ya? Well, you had yours. Do you think you had none? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad. Sad into unsaid. I had a little. Hallo, hallo. Ich bin ein bisschen im Hintergrund hier. Jetzt ist es gleich 6.38 Uhr. Warum ich im Hintergrund stehe, das hören Sie gleich selbst. Das RTL. Die Chance, ein Herz zu erobern oder zurückzugewinnen. Das RTL-Tageshoroskop. Ein Service der astrologischen Wochenzeitung Astrowoche. Was passiert bei RTL? Ganz einfach. Zunächst mal gibt es noch RTL und Guten Morgen Deutschland um 20 vor 7 mittlerweile. Dann geht's weiter mit Ein Tag wie kein anderer. Heute mit dem Rolf von 9 bis 12. Weiter geht's mit Lifestyle von 12 bis 15 Uhr mit der Helga. Dann gibt's den Feierabend von 15 bis 18 Uhr mit Stefan Halfpapp. Dann gibt's den Wochenendstart mit dem neuen Kollegen, mit dem Mike Schneider von 18 bis 21 Uhr. Und dann GTM mit Yvonne Malak. Wow! 24 Stunden! There she was, just a walking down the street singing. Do what diddy diddy dum diddy do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what diddy diddy dum diddy do. She's up now, we're together nearly every single day singing. Do what diddy diddy dum diddy do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what diddy diddy dum diddy do. Kannst du mich noch sehen? Ich hab tatsächlich riskiert, dir den Rücken zuzudrehen. Doch so wahr ich jetzt hier stehe, ich bereue keinen Schritt, keinen Schritt. Und so wahr ich weitergehe, meine Zeit mit dir kommt nicht. Ich geh meine eigenen Wege. Mein Ende ist nicht abzusehen. Eigene Wege sind schwer zu beschreiben. Sie entstehen ja erst beim Gehen. Schau, die große Karawane zieht vorbei im alten Trott. Für Kamele gibt's Gebete, für die Reiter einen Gott. Von Oase zu Oase, jede Nacht ein neuer Tanz. Nie verlassen sie die Wege des geringsten Widerstands. Ich geh meine eigenen Wege. Welcome to this one man show. Sonst bin ich verloren, volles Risiko. Ich geh meine eigenen Wege, ein Ende ist nicht abzusehen. Eigene Wege sind schwer zu beschreiben, sie entstehen ja erst bei mir. Und 46, Heinz-Rudolf Kunze, auf seinen eigenen Wegen. Zum Beispiel nicht billig, so die Kieswege von den berühmten Villen. Das hier ist Elton John, Titel heißt You Gotta Love Someone. um gleich 10 vor 7 RTL, die beste Musik. Bis 7 Uhr haben wir noch einiges zu bieten hier. You can win the fight, you can grab the beast of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and there's no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun, burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. Dream every dream on your own. seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you if he had the time. So you turn to the only friend you can find there in your mind. Shadow, when I was young, I used to call your name. When no one else would come, Shiloh, you always came. And we'd play. Young girl with fire, something said she understood. I wanted to fly. Gleich 3 Minuten vor 7. Hier ist die Musik der nächsten Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland. Billy Ocean ist dabei mit Love Really Hurts Without You. Wilson Phillips Impulsive. Dann Bernd Kaczmarek, Ich Will Die Eins. Andy Gibb, I Just Want To Be Your Man. Go West, The King Of Wishful Thinking. Die Kings, Waterloo Sunset, Hugh Lewis And The News, Stuck With You. Die Bay City Rollers mit It's A Game. Soul Sister, Through Before We Even Started. Reinhard Fendrich singt den Tango Corrupti. Und Christian Sandpiper, The Pied Piper. Das Lied über den Rattenfänger von Hameln. Was haben wir dann noch? Sting, wenn wir es noch schaffen, mit All This Time, neue Platte von Sting. Dann haben wir noch Rupert Holmes, Titel heißt Escape, ist ihn wahrscheinlich eher bekannt unter dem Pina Colada Song. I don't like Pina Colada und so weiter und so weiter. Also viel Musik in der nächsten Stunde, bleiben Sie dran bei RTL. Und was erwartet uns gleich hier? Das Wunschtelefon ist doch völlig klar. RTL, das Wunschtelefon. Ich heiße Wolfgang Hahn. Ich grüße meine Frau und Tochter Sarah und wünsche mir das Lied von Michael Holm, Mendocino. Auf der Straße nach San Fernando, da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte, wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von 2 goldenen Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Thank you. Worte träume, bleiben ungeträumt. Und tausend Küsse kann ich dir nicht schenken. Ich gebe nicht auf und suche nach ihr in der heißen Sonne von Mendocino. Und 5,5 Minuten. Das Wetter heute ist es bedeckt und regnerisch. Nur in den höheren Lagen von Sauerland, Taunus, Eifel und Hunsrück liegt noch Schnee und Eis. Ansonsten gibt es keinen Frost mehr. Die Temperaturen zurzeit zwischen 4 und 6 Grad. Die höchsten Werte heute am Tag werden bei 7 Grad liegen. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen glätte durch überführende Nässe und Nebelbänke mit Sichtweiten stellenweise unter 20 Metern. Saarland und Rheinland-Pfalz heute früh keine Meldungen. Deutschland. We'll be right back. Gleich 10 nach 7. Blue Ocean war das mit Love Really Hurts Without You. Hier ist die zweite Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofiorowski und Wilson Phillips. Verstehen, bevor du gehst, das wäre gut. aber man jagt sie und will sie für sich. Ich finde sie vielleicht erst am Ende meiner Zeit und dann kommt ein anderer und lebt sie für mich. RTL, guten Morgen Deutschland, 17 Minuten nach 7. Irak soll bereit sein, sofort und ohne Vorbedingungen aus Kuwait abzuziehen. So ist es heute früh aus Moskau zu hören. Der sofortige Abzug aus Kuwait ist einer der Punkte, der in dem Vermittlungsplan von Sowjetpräsident Michail Gorbatschow steht. Iraks Außenminister Tariq Aziz soll dazu in Moskau Ja gesagt haben. Der Plan sieht weiter vor, dass vor dem Abzug die Kampfhandlungen der Alliierten aufhören sollen. Nach dem Abzug von 2/3 der irakischen Besatzungstruppen sollen die UNO-Resolutionen gegen Irak ausgesetzt werden, die zum Beispiel den Wirtschaftsboykott gegen Saddam Hussein regeln. Die Kämpfe gehen aber weiter im Augenblick. Trotzdem werden nach der Überraschung aus Moskau die Aktienkurse zum Beispiel heute sicher kräftig steigen. Ob sie aber dauerhaft oben bleiben werden, hängt dann davon ab, was wirklich hinter der Geschichte steckt. Das weiß nämlich bisher noch keiner. Saddam Hussein hat wieder Scud-Raketen gegen Saudi-Arabien und gegen Bahrain schießen lassen. Und in einer Rundfunkansprache gestern klang Radio Bagdad eher kriegerisch, denn friedensselig gestimmt. Uri Sam ist jetzt in Jerusalem am Telefon. Guten Morgen. Was erzählt man sich denn in Israel über diese Wendung auf dem diplomatischen Parkett? Also so ganz offiziell reagiert man hier noch nicht. Man wartet natürlich auf die Reaktion der Amerikaner, die wohl bemerkt den sowjetischen Plan jetzt erst noch eingehend prüfen müssen und sich offensichtlich Zeit lassen, während gleichzeitig die Kämpfe, wie Sie schon sagten, in Kuwait weitergehen. Hier in Israel ist man natürlich nicht sehr glücklich, denn auch wenn es heißt, dass dies ein Rückzug ohne Bedingungen ist, so gibt es doch sehr, sehr viele Fragen und letztlich auch Bedingungen, die noch offen sind, und die nicht unbedingt garantieren, dass Irak nicht demnächst in ein paar Jahren wieder eine ganz erhebliche Gefahr für Israel bedeuten könnte. Sie hören ja Radio, Uri Sam, und Sie haben auch andere Quellen, die direkt mit dem Kriegsgeschehen zu tun haben. Was könnte denn Irak denn dazu veranlassen, diesen Gorbatschow-Plan anzunehmen und dabei, falls es dabei bleibt, immerhin zwei Punkte zu akzeptieren, die vorher nicht einmal denkbar waren, nämlich den sofortigen Abzug aus Kuwait und einen Verzicht, mit dem Golfproblem gleich auch noch das Palästinenserproblem lösen zu wollen? Ja, nun, gerade der zweite Punkt, nämlich gleichzeitig alle Probleme hier im Nahen Osten zu lösen, also Palästinenserproblem, Rückzug von Syrien aus Libanon und viele andere Probleme auch, das ist natürlich vorgetäuscht und nicht das eigentliche, ureigene Interesse des Irak. Nun, was den Rückzug von Kuwait angeht, so sieht es so aus, als wenn es den Irakis inzwischen doch nicht mehr ganz so gut geht. Und vielleicht sollten wir da einen kleinen O-Ton spielen, den gestern der Rundfunkabhörer Mickey Gurdus mitgehört hat, und zwar Sprechfunkverkehr zwischen zwei irakischen Stellungen, wobei eine bombardiert wird und in der anderen die Offiziere sitzen. Das klang dann so. Ja, Sie da hören, das ist ein schluchzender irakischer Soldat, der dann nun wiederum von seinem Offizier, der in der anderen Stellung sitzt, beruhigt wird. Hör doch auf zu heulen, hör auf zu weinen. Wir haben ohnehin keine Milch. Du bist doch kein Baby mehr, als dass wir dir jetzt noch Milch geben könnten. Hör auf zu schluchzen. Also ein typisches Zeichen davon, dass es nicht mehr allzu weit her ist mit der Moral an der Front in Kuwait. Und das offensichtlich der Grund sein könnte dafür, dass Saddam Hussein jetzt versucht nachzugeben. Nachzugehen, ohne das Gesicht natürlich zu verlieren. Ich bedanke mich herzlich bei Uri Sam in Jerusalem. Schönen Dank und schönen Tag. Das war Robin Gierbond. Und das war Stefanie Ofirowski. Das ist toll. Außerdem war es gar nicht Robin, es war Andy Gierb. Wie wär's mit Musik aus dem Film Pretty Woman, Go West und The King of Wishful Thinking? Oh ja, Pretty Boy. Ja, das, wenn er recht hat, hat er recht. Ne? Kann man nichts anderes sagen. Gut, das Ganze gibt's bei uns in knapp 2 Minuten. Also dranbleiben. Düsseldorf zwischen Karst und Düsseldorf-Herd. 4 Kilometer zähfließender Verkehr. A57, Krefeld Richtung Köln zwischen Neuss-West und Dreieck Neuss, 2 Kilometer zähfließender Verkehr. Im Hochsauerlandkreis, im Kreis Höxter und im Oberbergischen Kreis, Fahrbahnglätte durch überfrierende Nässe, fahren Sie vorsichtig. Saarland und Rheinland-Pfalz, keine Meldungen. Jetzt unsere Schlagzeilen live aus Bonn mit Friede Gutmann. Hoffnungsschimmer aus Moskau, Irak akzeptiert den sowjetischen Friedensplan. Bedenkliche Minen aus Washington, Bush will den Plan vermutlich ablehnen. Und UNO-Sicherheitsrat will sich zu einer Sondersitzung treffen. Eine Reaktion von Pérez de Cuellar steht noch aus. Mehr dazu in den Nachrichten um 8. Yes, it's true. I am happy. Theo Lewis and the News, Stuck With You heißt der Titel. Es ist 7 und gleich 36. RTL, guten Morgen Deutschland. Die nächste Platte kommt von den Bay, City Rollers, It's a Game. Also jetzt mal ganz ehrlich mit uns, ich habe hier ein Cover vor mir. Da kann man noch mal sehen, wie die Jungs ausgesehen haben. Ihr könnt doch nicht im Ernst in die verliebt gewesen sein, oder? Entschuldigung, das ist wirklich nicht zu fassen. Aber gute Musik haben sie gemacht aus dem Jahr 1977. 1977. Die Bay City Rollers, Till Us, It's a Game. 7:42 Uhr, RTL, guten Morgen, Deutschland. Bagdad ist zerbombt. Vielleicht gibt es bald Waffenruhe, aber noch glaubt niemand so richtig daran. Für die Zivilbevölkerung im Irak ist der Krieg am schlimmsten. Sie gerät zwangsläufig in die Schusslinie, wenn die Alliierten gegen Saddam Hussein operieren. Dann zum Beispiel, wenn die Armee Zivilisten in militärische Einrichtungen bringt, die dann gezielt bombardiert werden. Von Bagdad, der irakischen Hauptstadt, scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Die Wasserversorgung zum Beispiel scheint nicht mehr oder nur noch sehr mangelhaft zu versorgen. Offenbar drohen jetzt sogar Seuchen. Am Telefon in Genf begrüße ich Peter Flüge, Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Herr Flüge, Sie wollen da jetzt helfen. Wie wollen Sie das machen? Ja, guten Tag. Wir haben unter anderem unser Personal in Bagdad, das sind Sanitäringenieure, die jetzt mit den Behörden, mit den irakischen Behörden in Bagdad schauen, wie die Wasseraufbereitung und die Wasserverteilung, die ganze Wasserversorgung eventuell repariert werden könnte. Parallel dazu senden wir eine Wasseraufbereitungsanlage, die jetzt unterwegs ist nach Teheran und von da über die Straße mit einem unserer Rotkreuz-Konvois nach Bagdad gebracht wird und da Wasser aufbereitet. Dieses Wasser wird dann abgefüllt in dieser Wasseraufbereitungsanlage in kleine Plastiksäckchen und diese sind dann sehr gut zu verteilen, vor allem in den Spitälern, wo die Leute natürlich besonders auf sauberes Wasser angewiesen sind. Die Grundlage, auf der Sie das machen, ist ja die Aufgabe, die Sie grundsätzlich haben, nämlich der Zivilbevölkerung in einem Krieg zu helfen. Was haben Sie denn noch vor? Wollen Sie vielleicht auch andere Städte besuchen und sehen, wie es dort den Leuten geht und was sie da tun können? Ja, wir haben ein Mandat aus den Genfer Konventionen, natürlich auch um Kriegsgefangene zu besuchen. Das machen wir schon in Saudi-Arabien, wo wir über 1000 Besuche bei irakischen Kriegsgefangenen gemacht haben. In Bagdad wurden wir auch schon vermehrt bei den Behörden vorstellig, aber bis jetzt haben wir noch keine Antwort bekommen. Natürlich möchten wir auch in verschiedenen anderen Gebieten von Bagdad tätig werden, vor allem im Süden und vor allem auch in Kuwait, wo wir schon seit dem 2. August eigentlich hingehen wollen, um zu sehen, was die Zivilbevölkerung braucht. Und dürfen Sie nach Kuwait überhaupt rein? Bis jetzt immer noch nicht. Ist das denn nicht ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen? Wie kann man darauf denn reagieren, wenn Sie nicht einmal reingelassen werden? Ja, es ist an sich nicht am Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, sondern an der Völkergemeinschaft, das heißt an all diesen Staaten, die die Genfer Konventionen unterzeichnet haben, auch die Durchführung durchzusetzen. Und in dem Sinne müssten eigentlich diese Staaten Druck ausüben auf einen Unterzeichnerstaat, der die Genfer Konvention nicht voll anwendet. Sie haben hier zumindest theoretisch, Herr Flüge, eine Partnerorganisation im Irak, nämlich den irakischen Roten Halbmond. Unterstützt der Sie denn wenigstens? Das ist richtig. Wir haben enge Kontakte mit dem irakischen Roten Halbmond und über sie werden auch zum Beispiel die Medikamente an die Spitäler verteilt, die wir auch über Teheran vom Iran her und in unseren Konvois nach Bagdad gefahren haben. Und diese Zusammenarbeit läuft reibungslos? Diese Zusammenarbeit ist zufriedenstellend. Ich bedanke mich herzlich in Genf bei Peter Flüge, Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Schönen Dank und schönen Tag. Man weiß es leider nicht genauer, es lag ein Herr in einer Sommernacht auf einem Parkplatz auf der Lauer und ein Kuvert, das hat er mitgebracht. Von Ferne sieht man auch zwei Lichter, es knirscht ein dunkelblauer Jaguar. Darinnen kalkweiße Gesichter, nur der Chauffeur. So, hier ist Guten Morgen Deutschland, wer ist denn dran? Hier ist Renate Alfe aus Ennsdorf. Ich grüße meinen Mann Salvatore mit dem Titel Forever Young von Rod Stewart. Reggae Nights mit Jimmy Cliff um 9 Minuten nach 8, dritte Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Was haben wir noch alles für Sie? Gleich geht's um einen super Preis bei uns. Wow, und zwar um einen Supertech CD PP 691, ein Powerpack mit CD-Player, UKW und Mittelwellentuner, Stereo-Kassettenrekorder mit Autostop, Verstärker mit Super Bass Booster und das Ganze mit Boxen. Hey Tracy, I got something to tell you. Hey, listen. Since you've been gone, I've been feeling sad and blue. Just watching video and dreaming about you. By the telephone, all alone. Thinking about the hours and days before you come home. I'm a part of you, you are part of me. That's not fiction, that's reality, my love. Without you in my life, it's not complete. You're my water and the air that I breathe. A lonely nights, lonely days. I need you in my life each and every way. Minus you, I'm half. Plus you, I'm whole. You're the something in my body and soul, my love. Der Supertech-CD. Ich kann das nicht ganz so gut, aber ich kann Ihnen jetzt sagen, dass wir eine Stereoanlage verlosen. Das heißt, Sie können mitspielen, Sie können gewinnen. Ein Supertech-CD PP 691, ein Powerpack mit CD-Player, UKW im Mittelwellen, Tuner, Stereo-Kassettenrekorder mit Autostop-Verstärker und Superbass-Booster. Das Ganze mit Boxen und natürlich wie immer aus einem trierisch guten Laden aus Trimedia in Trier in der Südallee 36. Wenn Sie wissen, wie dieses Schnipsel heißt, beziehungsweise welche Platte zu dem Schnipsel passt, dann nichts wie ran ans Telefon. Achtung, es ist ganz kurz. Das muss reichen. Rufen Sie uns an 00352 1331. Der 22. Anrufer hat heute die Chance, eben diese Stereoanlage von Trimedia und RTL zu gewinnen. 00352 1331. Solange gibt's die Walker Brothers. Titel heißt The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Wohl wahr. Blödes Wetter draußen. Machen Sie nichts draus, hier gibt's was zu gewinnen. Loneliness is a cloak you... Mit Vitalität. Mittel? Weg Vitalität. Nachrichten aus der Lebensmittelbranche. In Deutschland gibt es jetzt den ersten Schnittkäse der Welt mit Biogarde-Kulturen. Ruma Biogarde. Er ist leichter verdaulich. Ruma Biogarde. Käsegenuss ohne Reue. Jetzt etwas länger, unser Schnipsel. Welche Platte passt dazu? Das frage ich die Mia Tegmeier aus Hannover. Guten Morgen, Mia. Ja, das Lied ist jetzt am Block mit Let's Try Again. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ja, genauso sicher wie meine Kartenmaschine jetzt hier nicht losläuft. Mal sehen, ob es die tut hier. Wow, oh, da bin ich aber froh. Gut, Mia, es stimmt. Ja, ein super Preis, und zwar ein trierisch guter Preis, ein Supertech CD PP 691, ein Powerpack mit CD-Player, UKW, Mittelwellen-Tuner, Stereo-Kassettenrekorder mit Autostop, Verstärker mit Super-Bass-Booster und Boxen gehört Ihnen. Sprachlosigkeit in Hannover, Mia? Ja. Mögen Sie die New Kids on the Block? Nicht so besonders, also... Nee, und wieso sind Sie sofort drauf gekommen? Ja, das kenne ich halt, also... Weil es so oft läuft? Aha, weil so viele mögen. Aber die New Kids haben Ihnen Glück gebracht. Also die Stereoanlage geht in jedem Fall nach Hannover. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch, Mia. Ja, danke. Na, schönen Tag noch. Was machen Sie heute? Ach, ich liege jetzt noch im Bett und gehe gleich zur Schule. Aha, dann kann ich eigentlich noch du sagen, ha? Huh? Ja, genau. Hätte ich auch drauf kommen können, der wäre die New Kids on the Block direkt rausgekriegt. Welche Musik magst du denn gerne, Mia? Ich höre Western haben, Bruno Mayer, Hans-Jürgen Kunze. Also ein bisschen was Deutsches. Haben wir auch schon ein paar Sachen dabei heute Morgen. Gut, dann schlaf noch ein bisschen. Die ersten beiden Stunden sind eh unwichtig in der Schule und dann wünsche ich dir viel Vergnügen dort, ja? Okay, danke. Okay, tschüss Mia. Ausgenommen sind Agenturwaren. Trimedia. Trierisch gut. Und hier ist das Schnipsel in voller Länge. Was war das eben? Auf alles, was den Stecker hat, gibt's Garantie auch auf Christoph Lemmer oder was? Es ist 20 nach 8. Ja, da muss er auf was wie, auf ja, wie, ja, ja, auf ist lustig, was ne? Wolltest du jetzt damit sagen? Magst du eigentlich die New Kids was on the Block? Du und wie? Das war ja fast eine meiner Lieblingsgruppen. Ehrlich? Wo ich kein Teenie mehr bin, das macht aber nichts. Naja, ab und zu aber hat was das schon was du eigentlich jetzt eben damit sagen? Hä? Überleg dir das dann nochmal. Das mit dem Stecker? Das mit dem Stecker, ja. Das erkläre ich dir gleich, pass auf. Erklär mir das gleich, ja. There is a way, and I've heard of two loves that needed each other more and more each day. I'm es wird gleich 8:30 RTL, guten Morgen Deutschland. In gut einer Minute gibt's RTL aktuell mit dem Reisewetter, mit den neuesten Schlagzeilen. Auf 93 Drive wird RTL sein. Sonst groß über Mittelwelle oder Kabel Rhein. RTL aktuell. Das Wetter. Und im aktuellen Wetterbericht wollte ich eben noch sagen. Kein Frost mehr, aber auch keine Sonne mehr. Vergangene Nacht hat es stellenweise sogar geregnet. Kalt ist es nur noch in den Höhenlagen, auch im Sauerland und in Taunus, Eifel und Hunsrück ist es weiter kalt und frostig mit Schnee und Glatteis. Ansonsten ist es heute überall bedeckt, teilweise regnerisch. Die Spitzentemperaturen liegen heute am Mittag zwischen 6 und 7 Grad plus. Und die aktuellen Werte von heute früh, Düsseldorf 7 Grad und Regen, Köln 6 Grad und bewölkt, Saarbrücken 4 Grad und Regen und Trier ebenfalls 4 Grad und Regen. Der RTL-Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A2, Venlo Richtung Oberhausen zwischen Mörs Zentrum und Duisburg-Homberg, 5 Kilometer zähfließender Verkehr. A46 von Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Kreuzhilden und Düsseldorf-Holthausen, 4 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Willig-Schiefbahn und Düsseldorf-Herd, 6 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbruch und Düsseldorf-Mörsenbruch, 6 Kilometer zähfließender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Kreuz Karst und Neuss-West, 3 Kilometer zähfließender Verkehr. A430 von Dortmund Richtung Duisburg zwischen Bochum-Stahlhausen und Essen-Frillendorf, 9 Kilometer zähfließender Verkehr. A430 von Duisburg Richtung Dortmund zwischen Mühlhausen-Frohnhauser Weg und Essen-Friedrichstraße, 3 Kilometer zähfließender Verkehr. Im Hochsauerlandkreis und im Oberbergischen Kreis Glatteisbildung durch überfrierenden Regen. Fahren Sie vorsichtig und bauen Sie keinen Unfall. Und Saarland und Rheinland-Pfalz keine Meldungen. Jetzt live aus Bonn unsere Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Saddam Hussein will Kuwait räumen, stellt aber immer noch Bedingungen. Washington hat bisher einen ablehnenden Kurs eingeschlagen. Uhr 42, RTL, guten Morgen Deutschland. Heute trifft sich der Bundestag zu einer Plenarsitzung und es wird eine Regierungserklärung in Bonn geben, die Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher abgeben wird. Thema der Golf natürlich. In Bonn begrüße ich Gerd Müller-Gerbis. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Morgen. Worum wird es noch gehen im Bundestag heute? Ja, das ist natürlich keine spannende Frage mehr, sondern ziemlich eindeutig. Es geht um die Erklärung des irakischen Außenministers Aziz in Moskau. Es geht um die Rede, die Saddam Hussein gestern Nachmittag gehalten hat, die zunächst weltweite Enttäuschung hervorgerufen hat. Und es geht darum, die nun völlig veränderte Situation oder vielleicht auch nicht völlig veränderte Situation so in den Griff zu kriegen, dass die Linie der deutschen Außenpolitik weiter sichtbar sein kann. Das bedeutete jedenfalls für den Stab der Redenschreiber des Außenministers heute Nacht zusätzliche Arbeit, denn gestern Abend war die Rede fertig, heute Nacht musste sie völlig umgeschrieben werden. Es wird sicherlich auch um innenpolitische Themen gehen heute im Bundestag. Ein Streitthema ist ja seit Wochen Steuererhöhung. Es wird ja wohl eine geben. Ja, Steuererhöhungen nicht zuletzt wegen des Golfkrieges. Gestern Abend gab es eine 5-stündige Koalitionsrunde. Danach steht fest, dass die Mineralölsteuern um 20 Pfennig erhöht werden. Das heißt auf Deutsch, Benzin, Super, Diesel, Heizöl werden um 20 Steuerpfennige teurer. Ob dann die einzelnen Mineralölkonzerne noch was draufschlagen, ist eine andere Frage. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, es schält sich immer mehr raus, dass ein Zuschlag auf die Einkommensteuer und auf die Lohnsteuer wohl nicht möglich ist. Aus diesem Grunde muss man damit rechnen, dass die Mehrwertsteuer erhöht werden wird. Dieses wäre ein ziemlich dicker Hund, wie die Fachleute sagen, aber es würde jeden treffen, den Rentner genauso wie den Millionär. Die Ergänzungsabgabe, die die SPD fordert, ist offensichtlich vom Tisch, obwohl immer noch auch in Kreisen der CDU über einen Zuschlag zur Einkommensteuer bei den oberen Einkommensgruppen geredet wird. Die Erhöhung der Mineralölsteuer und die Erhöhung der Mehrwertsteuer, ist das ein Thema, über das gestritten werden wird heute? Mit Sicherheit nicht, denn darüber gibt es keinen Streitpunkt mehr. Es geht höchstens noch um die Höhe, ob vielleicht 15 oder 20 Pfennig. Und es geht darum, diesen Abgleich mit der europäischen Gemeinschaft herzustellen, denn dieses ist kein Alleingang in Deutschland, sondern das muss auch, wenn es um solche Steuern geht, auf die Mineralölsteuer mit der europäischen Gemeinschaft abgestimmt werden. Aber das sind im Grunde genommen nur noch Probleme, die gelöst werden können, die abgewickelt werden müssen. Es ist kein prinzipieller Streit mehr. Unser Mann in Bonn, Gerd Müller-Gerbes, schönen Dank und wir hören uns später im Laufe des Tages wieder. Tschüss. You made me love you out of Achtung, gleich 49 RTL, guten Morgen Deutschland. Die ganze Welt ist gespannt, was da nun am Golf passiert nach den neuen Ereignissen. Natürlich auch England, natürlich auch Großbritannien. Außerirdischer Intelligenz. Kurz über alles, von dem Shakespeare sagt, dass unsere Schulweisheit es uns nicht träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Hier ist RTL, guten Morgen Deutschland. Der Irak hat zu einem vollständigen und bedingungslosen Rückzug seiner Truppen aus Kuwait bereit, so heißt es heute in Moskau. Grundlage dafür der Vermittlungsvorschlag von Sowjetpräsident Gorbatschow. Der erste, der darauf reagierte, war der amerikanische Präsident George Bush. Er hat ernsthafte Bedenken gegen einige Punkte des irakischen Rückzugsangebots gemacht und... Und gleich 57, 3:09 RTL, guten Morgen Deutschland, sagt tschüss, das war's. Ich heiße Stefan Ofrowski, gleich kommt Rolf und mit Rolf können Sie ein bisschen zocken heute Morgen. Es geht nämlich nach Las Vegas, ja, sitzt die lockere Mark, aber es ist mit Sicherheit toll, wenn Sie die Reise gewinnen. Also hören Sie rein, 3 Stunden lang, einen Tag wie kein anderer. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, mein Name ist Diat Broski. Ich grüße meinen lieben Mann und meine Freunde, Bekannte mit dem Lied von Mike Oldfield, Moonlight Shadow.